Radio 1. Die Rückkehr der Radiolegenden. Heute, an diesem Mittwoch, geht es um drei Legenden, die wir nicht mehr persönlich einladen konnten. Einfach, weil sie viel zu früh das Zeitliche gesegnet haben. In dieser ersten Stunde wird es um Barry Graves gehen. Mein Name ist Peter Razzun. Donna Summer, I Feel Love, mit Sicherheit ein Lieblingssong von Barry Graves. Er hat ihn mehr als einmal gespielt in seiner legendären Disco-Show beim Rias, damals Studio 89 hieß die. Und für die Hörer unter Ihnen, den Radio 1-Hörern, dem Barry Graves vielleicht nichts oder nichts mehr sagt, dieses hier. Im Jahr 1968 schreibt ein gewisser Hans-Jürgen Deutschmann einen wütenden Brief an den Rias. Darin regt er sich über die schlechte Musikauswahl des Senders auf. Der Rias lädt ihn kurzerhand ein, es doch selbst zu probieren und besser zu machen. Deutschmann ist damals 26 Jahre alt. Mit Beginn seiner Radiokarriere legt er sich den Künstlernamen Barry Graves zu. Schnell wird er als meinungsstarker Musikjournalist bekannt. In einem Interview sagt Graves über sich: Also ich würde sagen, ich sehe mich eigentlich als ganz normalen Menschen. Das heißt also ein Typ, der Scheiße baut, ein Typ, der aber auch vielleicht das sogenannte Herz auf dem sogenannten rechten Fleck hat. Aber Graves macht nicht nur Musiksendungen. Er erzählt Geschichten, erzeugt Bilder im Kopf der Hörer. Mit Soundcollagen nimmt er sie mit in Städte wie Berlin oder New York. Oder er entführt sie an paradiesische Orte, zum Beispiel mit seinem Stück Hawaii, eine Insel aus Träumen geboren. Der Duft von tropischen Blüten wehte über den Strand. Menschen rannten mit Fackeln durch die Straßen und grüßten einander voller Herzlichkeit. Graves wird vor allem für sein Pop-Lexikon und die Rock-over-Rias-Musiknächte bekannt. Mit seiner klaren Meinung und seinen radikalen Ansichten macht er sich nicht nur Fans, er polarisiert. Über seine umstrittene Rolle als Radiomoderator sagt er: Ich glaube, selbst wenn ich manchmal am Radio wie ein Arschloch klinge, dass ich kein schlechter Mensch bin. Am 8. Juni 1994 muss Graves eine Sendung wegen eines Schwächeanfalls abbrechen. Zwei Monate später, am 8. September 1994, stirbt er mit nur 52 Jahren. Nach seinem Tod wird bekannt, dass Barry Graves HIV-positiv war. Bilingual Hustle Español. Die Fatback Band mit Spanish Hustle, auch das ein Track, den Barry in seiner großen Disco-Phase im Studio 89 mehr als einmal gespielt hat. Barry Graves, der sicherlich mit dieser Show sehr bekannt wurde, hat aber nicht nur im Disco-Bereich Maßstäbe gesetzt, im Berliner Radio, im deutschen Radio, sondern mit Sendungen wie Treffpunkt, Graves bei Nacht, wo er mit Collagen zum ersten Mal gearbeitet hat, Rock Over Rias in der Diskothek, hat eine Country-Sendung gemacht, Rias Country. Er hat dann natürlich auch für den Sender Freies Berlin gearbeitet, für SFB2, für Radio 4U, später dann für den ORB, für Fritz. Da kommen wir noch zu in dieser Stunde. Mein erstes persönliches Erlebnis mit Barry Graves war bei einer dieser legendären Nächte Rock Over Rias, als ich damals als Musiker geladen war und diese wunderbare Atmosphäre, damals völlig neu im Radio, ein offenes Studio, man konnte da reinkommen und Barry Graves saß da und es gab ein kleines Interview und er war absolut freundlich und wohlgesonnen. Er stand also auch dieser Berliner New Wave Punk-Szene positiv gegenüber und das zeichnete sich auch dadurch aus, dass er der Einzige war, der damals im Tagesspiegel eine positive Review des allerersten PVC-Gigs, PVC, Westberliner Punk-Legende im Kant-Kino, schrieb. Alle anderen verrissen das und verstanden es nicht. Er selber war da sehr positiv. Da ist er wieder, der gute alte Rock'n'Roll. Und Knut Schaller, der Bassist von PVC, traute sich dann auch mit einem Demoband nachts ins Studio zu gehen zu ihm. Und Barry hat das einfach aufgelegt von einer Kassette und der Track, der Originaltrack, den Barry Graves damals spielte, den hören wir jetzt hier, PVC mit Berlin by Night. Radio 1. Die Radiolegenden hier auf Radio 1. In dieser Stunde geht es um Barry Graves und eine Kollegin, eine sehr geschätzte Kollegin, die Barry ziemlich gut gekannt hat, ist Anja Kaspari. Hallo Anja. Morgen Peter. Anja, du hast Barry, glaube ich, ähnlich wie ich kennengelernt bei SFB 2 noch und dann über Radio for You, aber auch über Fritz als Kollegen erlebt. Mhm. Wie war das für dich? Wie war er als Kollege? Ich fand ihn super. Ich war am Anfang ja nicht gleich Moderatorin. Ich war Aufnahmeleiterin und ich war immer Aufnahmeleiterin bei Barry, weil das war toll. Also er war so witzig. Er kam mit einem Packen Zeitung in die Sendung, setzte sich zwischen die zwei Plattenspieler, gab ja noch keine CDs, und dann hat er Zeitung gelesen und hat daraus die Sendung entwickelt. Die Sendeinhalte, seine Telefonate, seine Charmanten. Ich fand die super. Ich musste ja dann immer die Leute reinschalten und so. Ich weiß nicht, ich mochte ihn einfach. Viele fanden ihn ihn vielleicht exzentrisch oder frech, keine Ahnung. Ich fand es gerade toll, dass er so authentisch war, kein Blatt vor den Mund genommen hat, neugierig war und aus nichts eine Sendung machen konnte. Der war einfach genial. Ich habe ziemlich früh mitgekriegt, dass er AIDS hatte, weil ich bin ja eigentlich ausgebildete Krankengymnastin und habe 1988 im Uniklinikum Westend mein Anerkennungsjahr gemacht. Ich habe fast nur AIDS-Kranke da behandelt. Also homosexuelle Männer, Mitte 40, interessante, künstlerische, tolle, gebildete Typen, die also absolut früh aus dem Leben gerissen wurden. Die hatten halt diverse Immundefekte, Atemsystemprobleme, da kam dann die Krankengymnastik, Muskelschmerzen. Und irgendwann hat Barry gesagt, in meinem Mund, da sind so offene Stellen. Also er hatte Probleme, das hat man irgendwie auch gehört beim Sprechen, aber vielleicht nur, wenn man genau hingehört hat. Und dann meinte ich so, das sind wahrscheinlich Aften, wenn du da viele von hast, das ist voll das AIDS-Zeichen, du musst dich mal untersuchen lassen. Und ich weiß noch, dass er gar nichts dazu gesagt hat. Also wirklich so, das ist so total an ihm abgeperlt. Und ich dachte, so habe ich jetzt irgendwie was falsch gemacht. Und er hat wirklich nie darüber geredet. Aber er hat mir mal erzählt, was er für Beschwerden hat. Wir haben eigentlich nie mehr über AIDS geredet. Aber er wusste, dass ich wusste. Und ich glaube, weil es nichts im Umgang miteinander verändert hat, war der dann so, anhänglich ist übertrieben, aber er hat meinen Freund und mich oft eingeladen. Also wir haben bei ihm, er hat ja in der Bundesallee gewohnt, in so einer Altbauwohnung, absolut aufgeräumte Wohnung, in der Küche kein Krümel, hat er uns zum Beispiel zum Lindenstraßengucken eingeladen, also der war Lindenstraßen-Fan, hat er nie verpasst, sonntags die Sendung. Ich weiß auch noch, er hatte so ein großes Ledersofa und so ein Glastisch, auch da, kein Schmutz, ja, also Barry, total sauber. Da stand so ein Schuber, in dem man eigentlich Zeitungen reinlegt und da war das alles von A bis Z, kleinste Zeitungsartikel gesammelt. Und meinte ich immer, was machst du, warum schneidest du das alles aus? Meinte, naja, also so ist quasi das Rocklexikon entstanden, also vielleicht, das war meine Bibel, die und Rock Dreams von Ingeborg Schober. Und sind ja auch ganz viele Zitate drin bei jedem Künstler. Und Barry hat, also der hat ja nur gelesen und hat halt immer alles ausgeschnitten. Schon. Er war perfektionistisch bis zur Pedanterie. Also das haben viele Kollegen beschrieben, auch die schon in den 70er und frühen 80er mit ihm zusammengearbeitet haben. Zum Thema saubere Küche, es heißt über ihn, er ist alles, was eine Mikrowelle stellen kann. Ja, also ich glaube, die Küche wurde selten benutzt. Ich weiß gar nicht, gab es damals schon Mikrowellen? Er hat bestimmt einen aus den USA mitgebracht. Ja. Also ich weiß, zum Adventstee, bei dem wir immer bei ihm waren, gab es diesen Kiste schon untertrieben, diesen Schrank von Nürnberger Lebkuchen, den ihm immer seine Mutter geschickt hat. Ich meine, er war damals schon fast 50 und Mutti hat ihm immer noch diese Truhe an Lebkuchen. Ich kenne die Truhe, meine Eltern hatten die auch, ja. Die waren lecker, die Lebkuchen, sagt nichts gegen und die Truhe Nürnberger Lebkuchen. Er selber mochte die gar nicht. Also er hat es nie seinen Eltern gesagt, Mutti, lass mal. Er selber mochte die gar nicht. Wir sind mit Packungen von Lebkuchen immer von dannen gezogen. Du hast gerade, wie ich finde, sehr, sehr authentisch und auch ein bisschen anrührend beschrieben, du wusstest aufgrund deiner Erfahrung, HIV-positiv, er wusste, dass du wusstest. Wir wussten in der Redaktion zumindest alle, das war dann bei Fritz, habe ich nicht mehr mit dabei, aber dass Barry homosexuell war, wurde auch nie ein Wort drüber verloren. Barry ist schwul, so what irgendwie. Er hat das nie nach außen gebracht, sage ich mal. Ähnliche Geschichte vielleicht. Ich glaube, da kam so ein bisschen dann so eine Rücksicht auf die Familie durch. Ich habe mich ehrlich gesagt manchmal gefragt, was passiert wäre, wenn jemand wie Barry, der ein großer Radiomann war, sich geoutet hätte. Ob das irgendwas bewirkt hätte, ich weiß es nicht. Aber es ist sein Leben, es ist seine Entscheidung gewesen und ich denke, wir sollten das respektieren. Eigentlich ist es ja auch total egal. Es ist total egal. Wir reden noch über den Radiomann Barry Graves und der hat, wie gesagt, ganz hervorragende Sendung konzipiert, die in Berlin und nicht nur in Berlin, in der DDR über RIAS 2 damals zu hören und auch über Mittelwelle damals noch bundesweit durchaus Radiogeschichte geschrieben haben. Und dazu gehört vor allem diese legendäre Disco-Show Studio 89 und da hören wir uns jetzt mal eine Collage an. Live aus Berlin, die Nummer 1 im Radio. We'll be right back. Studio 89. Die Rias Dance Show. Ich kann nicht mehr am Tag leben, seitdem ich weiß, dass allein die Nacht der Disco gehört. Ja, die Musik mag kalt und mechanisch sein, aber mein Körper ist heiß. But I'm down by law and I know my way around. Down in the village, you might think I'm silly, but you can't tell the women from the men sometimes. They're sugar and spice and everything nice, but when you get them home, ain't no telling what you find. Right next door is a little old man. I seen him eating dog food out of a can. He says, I got to eat when I can't afford meat. I barely can stand on my own two feet. I got a bad habit and I just can't break it. Something's on my mind and I just can't shake it. I need some time and I want some space. I gotta get away from the human race. Too much, too many people, too much. Too much, too many people, too much. Staring at a skyscraper, reaching into heaven. When over in the ghetto, I'm living in hell. Just play ball or be an entertainer, cause niggas like me can't read too well. Nobody loves me, nobody cares. I dream about a life, but I'm living in a nightmare. Paranoid, schizo, setback, snowbound, bad news cycle, heart attack, breakdown. Just 10 more minutes, I might find the strength to make another day. If I didn't have to get up and do my thing, I would probably sleep my whole life away. I messed up a nice gin, something about ice cream, whipped cream, fruits, and a cherry on top. Now I gotta get up and face the world, huh? The pressure is on, it ain't never gonna stop. I sure gotta learn to use my mind. I don't wanna be kissing nobody's behind. Just standing online, looking like a jerk. Gotta get off my butt and do a full day's work. I ran into a pothole, got into a car crash. Should have been thinking to try. Radio 1. Das Berlinale Radio. Wir bringen die 63. Filmfestspiele direkt zu Ihnen nach Hause. Erleben Sie ab 7. Februar auf Radio 1 den Berlinale Talk live aus dem Radio 1 Bus am Potsdamer Platz und den Berlinale Night Talk mit Knut Elstermann und prominenten Gästen. Live aus der Radio 1 XX Lounge im Cinemax am Potsdamer Platz und als Videolivestream im Internet. Alle Infos, Audios und Videos auf radio1.de. Radio 1. Das Berlinale Radio. Nur für Erwachsene. Werbung. Hey, du gehst jetzt da raus und holst dir das Sub des Tages für nur 2,49 Euro. Ist das klar, Schweinebacke? Subway, eat fresh, nur in teilnehmenden Stores. Neu in der Hofpfisterei. Die Pfister Öko-Vollkornsonne, das feine Vollkornbrot mit der kräftigen Kruste aus den Steinbacköfen der Hofpfisterei. Fein gemahlenes Öko-Dinkel- und Roggenvollkornmehl und gemahlene Öko-Sonnenblumenkerne verleihen der Pfister Öko-Vollkornsonne ihren unverwechselbar milden Geschmack. Neu in der Hofpfisterei. Die Pfister Öko-Vollkornsonne. Hey, mach dein Sub zum Action-Menü mit Softdrink und Chips. Subway, eat fresh. Radio 1. Nachrichten. Mit Alexandra Nestmann. Bundesbildungsministerin Schawan will nicht zurücktreten. Sie werde gegen den Entzug ihres Doktortitels durch die Uni Düsseldorf juristisch vorgehen, sagte Schawan in Johannesburg. Sie ist zurzeit auf einer fünftägigen Südafrika-Reise. Das Bundeskabinett hat die Gesetzentwürfe zur stärkeren Bankenregulierung verabschiedet. Demnach sollen Banken künftig Spareinlagen von Spekulationsgeschäften trennen. Außerdem müssen Topmanager bei riskanten Geschäften künftig im Extremfall mit Haftstrafen rechnen. Zudem soll die Aufsichtsbehörde BaFin sogenannte Banktestamente erarbeiten, damit Banken ohne Steuergeld saniert oder abgewickelt werden können. Wegen des Winterwetters sind am Frankfurter Flughafen seit heute Morgen 51 Flüge annulliert worden. Grund seien die glatten Start- und Landebahnen, teilte der Flughafen mit. Unter den gestrichenen Flügen waren bislang nur innerdeutsche und europäische Flüge, etwa nach Amsterdam, Genf oder Brüssel hieß es. Interkontinentalverbindungen seien bislang nicht betroffen gewesen. Frankreich will im März die ersten Soldaten aus dem westafrikanischen Mali abziehen. Außenminister Fabius sagte der Zeitung Metro, man werde nicht dauerhaft in dem Land bleiben. Die Verantwortung für die Sicherheit sollten die malischen Streitkräfte und die afrikanischen Truppen übernehmen. Soweit die Meldungen um 10 Uhr gleich 33 Minuten. Radio 1. Wetter. Mit Anja Bothe. Temperaturen in Berlin und Brandenburg um minus 1 Grad. Zurzeit ist es trocken und sonnig. Später kann es von Nordwesten her kurze Schneeschauer geben. Die Höchstwerte zwischen 2 und 4 Grad. In der Nacht dann wolkig. Vereinzelt gibt es etwas Schneefall. Im Süden meist klar und trocken. Bei 0 bis minus 5 Grad kann es glatt werden. Und morgen von Norden her wieder Wolken und etwas Schnee. Vorübergehend auch Schneeregen. Am Nachmittag nur noch örtlich Schauer bei maximal 1 bis 4 Grad. Verkehr. Auf Radio 1 A113 Zubringer Schönefeld stadteinwärts. Zwischen Schönefelder Kreuz und dem Dreieck Waltersdorf gab es einen Unfall mit mehreren Fahrzeugen. Die Richtungsfahrbahn, die ist zurzeit gesperrt. Am besten, Sie umfahren das Gebiet weiträumig. Dann zum Stadtverkehr Berlin A115 AWUS Richtung Dreieck Potsdam. In Höhe Hüttenweg ist nur eine Spur frei wegen Markierungsarbeiten. Es staut sich zwischen dem Dreieck Funkturm und Hüttenweg stadtauswärts, haben Sie uns gemeldet. Und Mitte Wilhelmstraße zwischen Stresemann Straße und Hallisches Ufer ist die Fahrbahn in beiden Richtungen verengt. Damit kommen wir zu den Blitzern. Die stehen auf der A24 Richtung Berlin zwischen Herzsprung und Neuruppin und im weiteren Verlauf in Höhe Kremmen. B102 am Ortsausgang Goldsow in Richtung Bad Belzig. B169 am Abzweig Barnsdorf beidseitig und Starnsdorf auf der Potsdamer Allee beidseitig. Ihre Verkehrs- und Blitzermeldung unter 0331 70 99 888. Radio 1 wünscht gute Fahrt. Danke dafür, Anja. Radio 1. Die Rückkehr der Radiolegenden. Und in dieser Stunde geht es noch knapp 30 Minuten lang um Barry Graves. We'll be right back. Silvester, Do You Wanna Funk, auch eine der Scheiben, die Barry, ich bin mir sicher, erstmals im Berliner, im deutschen Radio vielleicht sogar spielte, hat er mitgebracht aus New York, wo er lange Zeit parallel zu Berlin gelebt hat, hat ein Apartment in Greenwich Village, also in dem Viertel, was hip und angesagt war, und seine Reisen waren legendär und regelmäßig, und er brachte, wie gesagt, diese Musik mit, damals Maxi-Singles, 12-Incher Disco-Mixe, und hat das ins Radio gebracht. Ich habe jetzt hier einen Gast, der nicht nur der Redakteur dieser gesamten Radiolegenden hier auf Radio 1 ist, sondern der bei Fritz auch Redakteur von Barry Graves war. Hallo Jürgen König. Hallo, hallo. Ja, erstmal Gratulation zu den Radiolegenden. Muss mal laut gesagt werden dürfen. Ich kriege mit, was du hier an Arbeit hast. Aber ich bin nicht der Einzige. Du bist nicht der Einzige, das Teamarbeit ist klar, aber das ist schon viel Arbeit. Aber du warst eben auch Redakteur von Barry. Wie hat er auf dich gewirkt? Ja, ich habe ihn ja früher schon gehört. Ich kannte ihn und plötzlich war Barry Graves da bei Fritz. Er hat dort ja keine Musiksendung gemacht, sondern den Blue Moon, die Talksendung. Und plötzlich war ich der Redakteur meines Idols. Das war schon sehr komisch. Ja, Barry war sehr freundlich. War, muss man allerdings auch sagen, er hatte schon immer... Vorurteile hatte er ja immer und die hat er ja auch gerne vorgekehrt. Und eins der Vorurteile war dem, dass die Leute, die aus dem Osten kommen, anders sind als die Leute, die aus dem Westen kommen. Hat er ja nicht ganz unrecht gehabt, aber er war dann doch recht verwundert. Michael König ist ja eigentlich so wie wir alle. Und wir sind relativ schnell zusammengekommen und er hat ja genau Vorstellungen, was er wollte in seinen Sendungen. Er hat immer... dann Thema und besorg mir mal was. Und dann, ich brauche dann einen Motorradrockerclub. Also bin ich durch die Gegend gefahren, irgendwo in Hellersdorf in so einen Motorradclub rein. Das werde ich nie vergessen. Da lief Musik und dann kamen solche doch für mich zweifelhafte Figuren. Und ich sage ja, ich komme von Fritz und möchte mit Barry Graves, möchte euch einladen zu seiner... Was, Barry Graves? Fritze, wir hören ja den ganzen Tag Fritz. Plötzlich waren die gar nicht mehr so gefährlich aussehen. Und die kamen dann auch wirklich zu vier zu Barry in die Sendung. Und Barry hat mit denen sich wunderbar verstanden. Barry hat mit den Hörern diskutiert. Auch... wie wir auch Anja schon sagte, kompromisslos streckenweise. Ja, er konnte doch durchaus den Hörer schwer abwatschen. Ne? Also ich kann mich an eine Situation erinnern, ich saß im Auto, hörte die Sendung und Barry redete mit einem Hörer und es ging irgendwie politisch und es ging um Ost und West und Barry war so der Meinung, dass eigentlich im Osten alle in der PDS waren oder in der SED und der Hörer sagte immer, hallo, ich habe dich gehört im Radio, ach, erzähl doch nicht. Und der Hörer fing an zu weinen im Radio, weil er einfach sich beleidigt fühlte und Barry konnte nicht aufhören, aber er hat natürlich dadurch der Sendung einen dermaßen Drive verliehen. Die Leute haben angerufen, er hatte ganz viele Anrufer. Ich selbst wollte übrigens an der Telefonzelle anhalten, aber das war Anfang der 90er auf Brandenburger Gebiet. Die Telefonzelle war kaputt und das war vielleicht auch ganz gut so. So war Barry. Ich kann mich auch an solche Geschichten erinnern. Er hat auch dieses Rocklexikon geschrieben mit Sigi Schmidt-Jost zusammen, Anja hat es erwähnt. Und in der letzten Ausgabe, an der er beteiligt war, fehlten maßgebliche Bands, unter anderem Creedence Clearwater Revival, die einfach in so ein Lexikon reingehören, ob man ihn mag oder nicht. Ja. Und das hat er dann auch on-air schwer verteidigt und die Hörer beschimpft, dass eine so bescheuerte Band wie Creedence Clearwater in dem Buch einfach nichts zu suchen hätte. So war Barry Graves. Wir hatten, muss man einfach so sagen, auch eine Menge Spaß mit ihm. Absolut, Aber er war, du hast es auch erwähnt, er war wirklich eine Radiolegende und er hat tolle Sachen gemacht, wie zum Beispiel das hier. Das war eine laue Nacht mit Musik, Tänzen, Hochrufen, Jubelgeschrei, Tränen und festlichen Reden. Der Duft von tropischen Blüten weht über den Strand. Menschen rannten mit Fackeln durch die Straßen und grüßten einander voller Herzlichkeit. Eine Nacht im März 1959, als die aufregende Neuigkeit bekannt wurde, der Kongress in Washington hatte verfügt, Hawaii wird 50. Bundesstaat. Die fernen 8 Inseln, 3.860 Kilometer vom Mutterland entfernt, waren Teil der amerikanischen Nation geworden. 240 hawaiianische Distrikte stimmten später mit Ja für den neuen Staat. Nur von der 200-Menschen-Insel Niihau kam ein Nein. Es war also ein großer, glücklicher Augenblick. für die Hawaiianer. Aber wer ist ein Hawaiianer? Muss er oder sie auf einer der Inseln geboren sein? Nach wie vielen Jahren können die Haoles, die eingewanderten Festlandsweißen, auch als Maolis gelten? Oder werden sie ewig Malihinis bleiben? Kein Wort verstanden? Das ist schon die erste Überraschung auf Hawaii. Die Inseln sind so amerikanisch wie McDonald's und Coca-Cola. Und dennoch bleibt ein entscheidendes Quäntchen Eigenart, das dieses exotische Paradies von der übrigen Welt absetzt. Cabana, Barry Manilow, war der allererste Song, den Barry Graves in seiner Disco-Sendung Studio 89 spielte. Aber es war eben nicht nur Disco, die Musik und Funk, auf die Barry Graves stand. Er hatte eine große Vorliebe für Kraftwerk. Mit den Robotern. Die Stunde über und für vor allem Barry Graves geht mit großem Respekt für diesen fantastischen Radiomann zu Ende, langsam zu Ende. Eine Band, die er in den 80er Jahren sehr geschätzt hat, das weiß ich aus persönlichen Gesprächen, waren Frankie Goes to Hollywood. Hanselmann. Wonderful, Humboldt, Krokodil und Polke. Die Olbricht Collection im Me Collectors Room Berlin. Eine moderne Wunderkammer. Man kommt aus dem Staunen nicht mehr raus. Und genau dafür gab es schon vor 500 Jahren die Wunderkammern.

Radio 1. Nachrichten. Mit Alexandra Nestmann. Bundesbildungsministerin Schawan tritt vorerst nicht zurück. Sie werde gegen den Entzug ihres Doktortitels durch die Uni Düsseldorf juristisch vorgehen, sagte Schawan in Johannesburg. Sie ist zurzeit auf einer fünftägigen Südafrika-Reise. Annika Sepeur. Schawan erklärte, mehr werde sie zu der Entscheidung nicht sagen, da sie jetzt in einer rechtlichen Auseinandersetzung mit der Universität Düsseldorf sei. Für ihren Einspruch vor dem Verwaltungsgericht Düsseldorf hat Schawan einen Monat Zeit. Die Grünen-Fraktionsvorsitzende Künast hatte zuvor Schawan im ZDF-Morgenmagazin den Rücktritt nahegelegt. Künast sagte, die Bundesbildungsministerin sei mit einem erschlichenen Hochschulabschluss nicht mehr glaubwürdig. SPD-Generalsekretärin Nahles erklärte, Schawan müsse Konsequenzen ziehen. Die Maßstäbe müssten für alle gelten, ohne Ansehen der Person. Das Bundeskabinett hat die Gesetzentwürfe zur stärkeren Bankenregulierung verabschiedet. Demnach müssen Banken ihre Kunden- und Spekulationsgeschäfte künftig trennen. Weitere Einzelheiten von Kerstin Lohse. Außerdem sollen große Banken Sanierungspläne für einen möglichen Krisenfall vorlegen. Diese sogenannten Banktestamente soll die Aufsichtsbehörde BaFin erarbeiten, um die Abwicklung von großen und weit vernetzten Krisenbanken ohne den Einsatz von Steuergeldern zu erleichtern. Top-Manager von Finanzkonzernen müssen bei Verstößen gegen ihre Sorgfaltspflichten beim Risikomanagement künftig im Extremfall mit Haftstrafen rechnen. Unklar bleibt allerdings, ob der Entwurf noch vor der Bundestagswahl Gesetz wird, denn der Opposition gehen die Pläne nicht weit genug. Die US-Notenbank Fed ist von Hackern angegriffen worden. Diese hätten kurzzeitig Zugriff auf eine interne Seite gehabt, sagte eine Fed-Sprecherin. Das Datenleck sei mittlerweile behoben. Es seien keine sicherheitsrelevanten Daten gelesen oder entwendet worden. Nach Informationen der Agentur Reuters befanden sich auf der Internetseite Kontaktdaten von tausenden Bankern, mit denen die Notenbank im Katastrophenfall in Verbindung tritt, um die nationale Geldversorgung der USA aufrechtzuerhalten. Die Fed bestätigt das aber nicht. Frankreich will schon in 3 Wochen die ersten Soldaten aus Mali wieder abziehen. Das kündigte Außenminister Fabius an. Nur im Norden des Landes, wo Islamisten weiter Widerstand leisteten, sollten die französischen Truppen länger bleiben. Aus Paris, Efi Seibert. Stück für Stück soll die Militäraktion jetzt an afrikanische Truppen übergeben werden. Das gestaltet sich aber schwieriger als erhofft. Von den erwarteten 6.000 afrikanischen Soldaten sind offenbar erst 2.000 im Land. Der französische Verteidigungsminister Le Drian hat eine erste Bilanz des Militäreinsatzes gezogen. Demnach sind dabei mehrere hundert islamistische Kämpfer ums Leben gekommen. Die Franzosen haben gleich zu Beginn der Kämpfe einen Hubschrauberpiloten verloren. Seitdem gab es nur wenige Verletzte auf ihrer Seite. Die Berliner Kulturverwaltung hofft, dass die Choreografin Sascha Walz doch in der Stadt bleibt. Sie hatte die Zukunft ihrer Company davon abhängig gemacht, dass die Fördermittel erhöht werden und die Truppe eine feste Spielstätte bekommt. Der zuständige Kulturstaatssekretär Schmitz sagte im RBB, es gelte die Haushaltsberatungen im Sommer abzuwarten. Gleichzeitig wies Schmitz Vorwürfe zurück, der Senat versuche, Sascha Walz hinzuhalten. Und soweit die Radio 1 Nachrichten. Es ist 11:03. Radio 1. Wetter. Mit Anja Bothe. Die Temperaturen in Berlin und Brandenburg -1 Grad. Heute bleibt es neben Wolkenfeldern teils länger heiter und trocken. Später ganz im Norden kurze Schneeschauer, Höchstwerte 2 bis 5 Grad. In der Nacht ist es wolkig, vereinzelt gibt es etwas Schneefall, im Süden meist klar und trocken. Bei 0 bis minus 5 Grad kann es glatt werden. Und morgen von Norden her wieder Wolken und etwas Schnee, vorübergehend auch Schneeregen. Am Nachmittag nur noch örtlich Schauer bei maximal 1 bis 4 Grad. Verkehr. Auf Radio 1 A10 südlicher Berliner Ring Richtung Schönefelder Kreuz zwischen Genshagen und Rangsdorf. Da gab es einen Unfall. Die linke Spur ist gesperrt. A113 Zubringer Schönefeld stadteinwärts zwischen Schönefelder Kreuz und Dreieck-Waltersdorf. Auch ein Unfall mit mehreren Fahrzeugen. Zurzeit ist die Richtungsfahrbahn gesperrt. Ortskundige Autofahrer werden gebeten, das Gebiet weiträumig zu umfahren. Stadtverkehr Berlin A115 AWOS Richtung Dreieck-Potsdam. In Höhe Hüttenweg ist nur eine Spur frei wegen Markierungsarbeiten. Es staut sich zwischen dem Dreieck-Funkturm und Hüttenweg stadtauswärts. Berlin-Mitte, es staut sich auch auf den Mühlendamm Richtung Potsdamer Platz, haben sie uns gemeldet. Der Grund ist eine Fahrbahnverengung. Blitzer gibt es auch, die stehen auf der A10 südlicher Berliner Ring Richtung Frankfurt-Oder, kurz vor Ludwigsfelde und im weiteren Verlauf in Höhe Rangsdorf. A24 Richtung Berlin zwischen Herzsprung und Neuruppin und im weiteren Verlauf in Höhe Kremmen und in Stahnsdorf auf der Potsdamer Allee beidseitig. Ihre Verkehrs- und Blitzermeldung Meldung nehmen wir weiterhin gern entgegen unter 0331 70 99 888. Radio 1 wünscht gute Fahrt. Und das um 21 Uhr, um 21, um 11 und gleich 5 Minuten. Man merkt, ich moderiere normalerweise abendliche Musikspecials an, ja, ne? Ja. Kann passieren. Alles klar. Also 11 Uhr und 5 Minuten. Radio 1. Die Rückkehr der Radiolegenden. Und in dieser zweiten Stunde, in denen wir uns Radiolegenden widmen, die wir leider nicht mehr live ans Mikrofon bekommen können, wird es um John Peel gehen. Smoke, my friend Jack. Was haben The Smoke mit John Peel zu tun? Wird sich der eine oder andere Hörer und Kenner der Peelschen Sendung vielleicht fragen. Nun, nach seinem Ableben ist in einer seiner Diskothekenkoffer, eine Entdeckung gemacht worden, nämlich diese Single My Friend Jack von The Smoke gleich dreimal. Also auf Nummer sicher, falls eine verloren geht. Den Song scheint er geliebt zu haben und hat ihn dann auch öfter eingesetzt. Wir reden da natürlich über die 60er Jahre, denn Peel hat mitnichten mit Punk angefangen. John Peels Radiokarriere startet in internationalen Gewässern. Er moderiert auf einem Frachter vor der englischen Küste für den Piratensender Wonderful Radio London, genannt Big L. Big L umschifft das Monopol der BBC und spielt moderne Musik für junge Hörer. Die DJs haben Popstar-Status. Auch John Peel, Jahrgang 1939, der eigentlich John Robert Parker Ravenscroft heißt. Peel hat vorher bereits in den USA Radio gemacht und bringt von dort jede Menge neuer Einflüsse mit. Das erkennt auch die BBC. Sie nimmt Peel 1967 unter Vertrag, als die Piratensender verboten werden. In seinen Sendungen teilt er seinen Enthusiasmus für frische, neu entdeckte Musik mit den Hörern. Ich bin kein Nostalgiker, ich lebe auch nicht so in der Vergangenheit. Das ist für mich wie Zeitung lesen. Ich lese ja keine alten Zeitungen. Ich interessiere mich eher für die Zeitung von morgen, um rauszukriegen, was los ist und über was die Leute so nachdenken. Und genau so geht's mir auch mit der Musik. Peel wird zum einflussreichen Musikexperten für ein globales Publikum. Er entdeckt Bands wie The Fall, The Smiths, Blur, aber auch deutsche Gruppen wie Can und die Toten Hosen. Junge Künstler schicken ihm massenhaft Demo-Tapes. Er muss zusätzliche Stützen in sein Haus einziehen lassen, damit es nicht unter den Massen an Schallplatten zusammenbricht. Peel nimmt sich immer die Zeit, sich durch das neue Material zu wühlen. Wie auch im Fall einer seiner Lieblingsbands, der Undertones. Dear Mr. John Peel, this is a recording of the Undertones. We come from Derry, Northern Ireland. We are John, rhythm guitar, age 20. Mickey, bass, age 18. Billy, drums, age 18 and a half. Sharky, notice not Fergal, Sharky, singing, 18. Damien, lead guitar, 16 and three quarters. We would like it if you would play the tape on your program. Good luck, the Undertones. John Peel hat enormen Einfluss auf die Geschmacksbildung seiner Hörer. Auch in Deutschland ist er berühmt. Und Radio 1 holt ihn für deutsche Fans ins Programm. Peel mit John Peel. Auf dem Weg von Berlin nach Potsdam rauscht der Motorsportfan leidenschaftlich gern über die AWUS. Ich habe es echt genossen, die Sachen für Radio 1 zu machen und ich wünschte, ich hätte öfter nach Potsdam fahren können. Ich war echt aufgeregt, als ich mitbekommen habe, dass ich die AWUS langfahren durfte. Die war früher mal eine Rennstrecke. Mit 65 Jahren stirbt John Peel im Oktober 2004 während einer Reise durch Peru an einem Herzinfarkt. Auf seinem Grabstein steht, seinem Wunsch gemäß, eine Zeile aus seinem Lieblingslied Teenage Kicks von den Undertones. Teenage Dreams, so hard to beat. Unglaublich toller Song. Kein Wunder, dass John Peel ihn so sehr geliebt hat. Ich denke, jeder, der in der Zeit Ende der 70er Jahre mit offenen Ohren durch die Musiklandschaft gesurft ist, ist über die Undertones, an denen ich vorbeigekommen bin, hat diesen Song mit Sicherheit als 7-Inch-Vinyl-Single zu Hause im Schrank zu stehen. Ich gehe fast davon aus, bei dir, Hagen Liebing, herzlich willkommen. Single, ja, hi, hast du. Hi Peter. Ne? Ja, stimmt, ich habe es auch. Ja, muss man ab. Sieht nicht aus. Hagen Liebing, Musikredakteur beim Tipp und ein guter Grund, warum er hier ist. Denn Peel hat natürlich Radiosendungen gemacht, auch bei Radio 1, auch davor bei Radio 4U, bei SFB 2. Er hat aber auch über lange Jahre mitgewirkt im berühmten Plattenspiegel im Tipp, wo also Kritiker schamlos mit schnöden Punktewertungen Platten zerreißen oder in den Himmel heben. Absolut, ja. Also ich habe das auch damals, als ich arbeite seit 1995 als Redakteur beim Tipp, da war John Peel schon im Plattenspiegel. Und das war für mich ein ganz tolles Erlebnis, den zum ersten Mal dann anzurufen zu Hause und diese Plattenspiegelpunkte abzufragen. Und man ist dann natürlich sehr aufgeregt, weil der schon also eine prägende Person war, eben doch für mich, so als ich so als Teenager schon Radio gehört habe. Und ja, da konnte ich eigentlich schon mal merken, dass der ein sehr meinungsstarker Mensch eigentlich ist in den Ausschlägen so seiner Bewertung. Du hast gesagt, du hast ihn früher schon gehört. Also ich glaube, viele Leute, die Peel kannten, haben ihn schon auf BFBS gehört, 70er, 80er Jahre schon. So war das auch. Also ich weiß nicht, ich glaube, es war so, also mit Punkrock eigentlich kam mein Interesse da auch auf, das zu hören. BFBS war das damals halt eben so, das englische Soldatenradio. Und er hat halt wirklich so zum ersten Mal für mich wahrnehmbar Punkrock im Radio gespielt. Damit ist er auch wirklich ganz groß geworden. Er war schon immer ein Großer in England davor, in Großbritannien. Aber da ist die Legende eigentlich entstanden, muss man sagen. Also unglaublich viele Sachen entdeckt. Er als Erster gespielte von irgendwelchen Kassetten, irgendwelche Anpressungen und so weiter und so fort. Aber wie war Peel als Plattenkritiker? Lustig. Also man ist ja, gerade weil ihr jetzt hier so die Legendenwoche gerade habt, dann werden Leute ja oft so überhöht, auch in ihrem Urteil und in ihrer Herangehensweise, so der Kritikerpapst oder so. Und John Peel war eigentlich zutiefst menschlich in seiner Bewertung von Musik. Also zuerst mal hieß es bei ihm entweder Daumen hoch, Daumen runter, gefällt mir nicht, langweilt mich nicht. Oder ich glaube, also ich habe jetzt hier auch mal, ich bin extra noch mal im Vorlauf auf unser Gespräch hier die ganzen Bewertungen durchgegangen, der von 1995 an bis 2004, also bis zu seinem Tod. Und man merkt eigentlich schon, dass der fast eine Abneigung hatte gegen Traditionalismus. Also der hatte nicht eine Abneigung gegen irgendeinen Musikstil oder so, hat nicht, Country ist langweilig oder sowas, sondern er hatte nur eine Abneigung dagegen, dass Sachen immer wie Malen nach Zahlen reproduziert werden und dass alles irgendwie stillsteht. Und da hat er dann gnadenlos immer die 6 verteilt, also nach Schulmaßstäben. Und alles, was so ein bisschen rausragte, was so innovativ war oder zumindest irritierend, da war er dann gleich voll bei der Sache. Ich kann mich erinnern an ein Gespräch mit ihm, sagte er mir mal auf die Frage, I just want to cope up with new music, you know? Also er will einfach am Ball bleiben, sozusagen. Ich habe ihn einmal erlebt, einmal auch am Telefon, öfter wegen der Sendung, klar. Ich hatte auch das große Vergnügen, auf Radio 1 die erste John Peel-Sendung selber moderieren zu dürfen, weil das Band, damals waren es noch Bänder, mit der Post geschickt, nicht rechtzeitig ankam. Also ein kleines Desaster. Einmal hat er hier aus Babelsberg gesendet, da hatten wir die höchste Einschaltquote ever, weil diese Sendung wurde auch von der BBC übernommen. Wir waren also im gesamten United Kingdom zu hören und natürlich in unserem Sendegebiet Berlin-Brandenburg. Und es war ein absolut charmantes Erlebnis, muss ich sagen. Wir waren beim Inder essen. Er wollte indisch essen gehen mit seiner Frau. Ich sagte, ey, ihr habt in London die besten Inder. Er antwortete ganz charmant, die können wir uns nicht leisten. Aber wenn wir jetzt schon eingeladen werden, dann indisch essen gehen. Und das war ein absolut spannender und interessanter Abend. Und da war auch diese Fragen nach neuer Musik. Er war dann auch hier in Berlin unterwegs, hat so Elektromusiker kontaktet, Sender Berlin und Apparat und was weiß ich. Also Hauptsache neu, Hauptsache innovativ, das ist auch deine Feststellung. Was mir, der Tag, auf den du anspielst, da war ich ja auch da, als er hier seine Sendung gemacht hat bei euch. Und was mir auch aufgefallen ist, der hat so eine ganz einnehmende Art gehabt, sich die Räumlichkeiten zu eigen zu machen. Mich hat ja in der Form so ein bisschen an Keith Richards erinnert, wenn der irgendwie in ein Hotel einfiel und da ein Tuch hingelegt hat und da einen Plattenkoffer und plötzlich war es so seine Bude. Und so war es bei John Peel auch. Der kam mit seinen Leuten und hat einen Koffer hingelegt, seine Blöcke und plötzlich hat es das Gefühl, das sieht bei Radio 1 aus wie bei dem zu Hause in Essex, da auf dem Bauernhof. Ja. Und der moderierte in Socken. Er hat dir die Schuhe ausgezogen, das werde ich auch nie vergessen. Irrer Typ, ja. Also, was mir auch noch also sehr in Erinnerung geblieben ist, ich musste ja nur 14-tägig immer anrufen. Meistens hat er geschlafen. Also da war seine Frau dran, Sheila, und die meinte immer, oh, John's asleep, can you call back in an hour or something. Und dann, weil der war halt entweder immer in London, hat irgendwelche Sachen aufgenommen, ist dann über Nacht zurückgefahren oder hat ständig irgendwelche DJ-Gigs gehabt, auf Festivals aufgelegt. Also der, obwohl er es, ich weiß nicht, ob er es nötig hatte, er hat ja immerhin 4 Kinder gehabt, die musste er auch ernähren, aber der brannte sowieso, der war so nachgefragt und hatte aber auch immer Lust, sich mitzuteilen mit seiner Musik, dass der anscheinend ständig auf Achse war. Und er hat natürlich für jede Menge Bands eine Menge getan und die, für die er, glaube ich, am meisten getan hat, das sind The Mighty Fall. Mr. The Fall, Mr. Pharmacist, The Mighty Fall. Ich glaube, es gibt 38 Peel-Sessions mit The Fall. Mhm. Wahrscheinlich werde ich da gar nicht so daneben liegen. Das ist ja auch eine Sache, für die er berühmt war bei der BBC, eine schöne Tradition, dass die DJs sich Bands ins Studio holen und die dann produzieren oder produzieren lassen. Diese Peel-Sessions sind wirklich Legende. Ich glaube, die letzte, die noch nach seinem Tod aufgenommen wurde, das war die freiwillige Selbstkontrolle, ach, FSK, seine deutsche Lieblingsband. Hm. Hagen Liebing vom Tipp ist hier zu Gast bei Radio 1, bei den Radiolegenden. Wir reden über John Peel. Hagen, wie würdest du sein Erbe einschätzen? Also der Name ist immer noch in aller Munde. Sein Tod liegt nun schon etliche Jahre her. 2004 ist er gestorben. Es wurde mal von der BBC dieser Peel Day eingeführt, immer an seinem Todestag. Gerät aber so ein bisschen in Vergessenheit. Wie würdest du das einschätzen? Naja, er hat ja wirklich Maßstäbe setzen können aufgrund einer Medienlandschaft, die heute in der Form nicht mehr existiert. Also ich meine, er konnte zum Beispiel, er ist weltweit bekannt. Und warum war er weltweit bekannt? Weil er eben über dieses BFBS weltweit ausgestrahlt wurde. Sowas wie föderalistischen Rundfunk, wie wir ihn hier in Deutschland haben, kannte der ja nicht. Den kannte auch in England jedes Kind, weil eben in England auch überall BBC One und sonst was gehört werden konnte. Anders als hier, wo eben Radio 1, jetzt mal abgesehen vom Internetempfang, natürlich erstmal nur für Brandenburg und Berlin sendet. Genau, es gibt die ARD und wir sind für bestimmte Sendegebiete. Und ich meine, diese Bedeutung, die er damit erlangen konnte, die ist natürlich, die kann heute keiner mehr beerben, glaube ich. Ja. Also ich meine, es gibt sicherlich leider immer noch Soldatensender, weil es leider immer noch Kriege gibt. Aber es ist die Art, wie er an Musik rangegangen ist, die wird, glaube ich, heute nicht mehr so sehr gutiert. Er war ja wirklich einer, der wollte gar nicht Spezialist sein. Wenn dir heute einer sagt, Mann, hier, wie willst du was werden? Werd Spezialist und dann brauchen sie dich alle. Wollte der ja nie. Der wollte überall reinpicken und überall sich sozusagen die Rosinen rauspicken. Ja, und das ist irgendwie auch eine Art, wie man heute, glaube ich, auch schwerlich weiterkommt. Das ist richtig. Anfang der 90er Jahre fielen die Berater über die BBC her. Und ich kann mich erinnern an lange Artikel in der englischen Musikpresse. Und der entscheidende Satz an einer Stelle war, dass einer dieser Berater dann sagte zum Big Boss bei der BBC, keep Peel. Also Peel behaltet bitte. Mhm, also die Größe, die Wichtigkeit, ja. Die Relevanz von ihm als DJ, die war da, die war immer noch da. Und du hast das gerade sehr richtig beschrieben. Das schafft heute keiner mehr. Insofern bin ich immer so ein bisschen allergisch, wenn ich höre, das ist so der Peel Kanadas oder das ist der Peel in Japan. There's only one. Mhm, das ist richtig, ja. Und was auch oft vergessen wird, also abgesehen von seiner Einstellung zur Musik und von der tollen Musik, die er gespielt hat, ist ja auch seine Stimme. Der hat ja eine irre Stimme gehabt und also das war sowas, so ein Grummeln, was manchmal so ein bisschen missmutig klang, aber auf andererseits so die Freundlichkeit eines Bären hatte. Und das ist ja auch, hat sich auch nicht geschämt, das für die Werbung zu nutzen. Wie gesagt, vier Kinder, großes Anwesen, viele Platten, die irgendwie untergebracht werden müssen. Und er hat ja für, also ich glaube, Tango war damals so ein Getränk, Vimto kann ich mich erinnern. Wenn man also früher MTV geguckt hat, diese internationale Version, gab es ständig Werbung, wo die Stimme von John Peel kam. Er hat eine Radiostimme und er war ja sogar mal in der britischen Jury zum Eurovision Song Contest. Ehrlich? Das haben viele Leute ignoriert, das wollte man nicht wahren, bitte nicht Peel. Aber du hast es beschrieben, er war open-minded. Als er anfing in den 60er Jahren in London, dann also zurück in England nach seiner Zeit in den USA, war er natürlich als DJ auf einer Piratenstation hochpopulär und dann bei der BBC. Und er hat mal in einem Interview gesagt, das beste Konzert, was er jemals gesehen hat, das war die Band Tomorrow im UFO Club, im legendären. Und hier sind sie mit My White Bicycle. Danke, Hagen Liebing. Gerne, ciao. don't see it. Sie sind die beste Band der Welt. Sie kommen aus Berlin. Aus Berlin. Aus Berlin. 2013 geben sie uns ein Erzdivel. Achtung, Achtung! Das Erzdivel am 10. August ist schon ausverkauft. Nun aber Beeilung! Noch gibt es Tickets für das Erzdivel am 11. August auf dem ehemaligen Flughafen Tempelhof. Die Ärzte. Erzdivel 2013. Live und Open Ernst. Radio 1. Für alle, die die Ärzte auch 2013 wieder live sehen wollen. Und natürlich nur für Erstwachsene. Werbung. Nur heute und nur bei Real. 10% Rabatt auf alle Biere. Zum Beispiel Kölsch, Pilz, Altbier. Real. Einmal hin, alles drin. Und falls Sie morgen nicht nur eine Schaumkrone möchten, nur heute gibt es 20% Rabatt auf alle Karnevalskostüme und Karnevalszubehör. Auch online erhältlich. Wir jetten ewig durchs Netz für den besten Flug. Nur bei der Karriere heben wir nicht ab. Auf monster.de warten täglich über 40.000 Jobangebote auf Sie. Zeit für den besseren Job. Monster.de, das Bessere für mich. Wie viele Radios Sie zu Hause stapeln? Oder wie viele Fernseher oder PCs? Ist völlig egal. Denn seit dem 1. Januar gibt's den neuen Rundfunkbeitrag. Pro Wohnung ein Beitrag. Einfach für alle. Und bei Fragen einfach fragen. Auf rundfunkbeitrag.de. Radio 1. Nachrichten. Mit Thorsten Altenhöhner. Bundesbildungsministerin Schawan hat ihre politische Zukunft vorerst offen gelassen. Am Rande eines Besuches in Südafrika teilte sie lediglich mit, dass sie gegen den Entzug ihres Doktortitels juristisch vorgehen werde. Die Universität Düsseldorf hatte ihr den Titel wegen vorsätzlicher Täuschung aberkannt. Die Opposition fordert Schawans Rücktritt. Das Bundeskabinett hat die Gesetzentwürfe zur stärkeren Bankenregulierung verabschiedet. Demnach sollen Banken künftig Spareinlagen von Spekulationsgeschäften trennen. Außerdem müssen Top-Manager bei riskanten Geschäften künftig im Extremfall mit Haftstrafen rechnen. Zudem soll die Aufsichtsbehörde BaFin sogenannte Banktestamente erarbeiten, damit Banken ohne Steuergeld saniert oder abgewickelt werden können. Ein durch eine Samenspende gezeugtes Kind hat das Recht, den Namen des biologischen Vaters zu erfahren. Das entschied das Oberlandesgericht Hamm. Geklagt hatte eine junge Frau, deren Mutter sich anonym hatte befruchten lassen. Die Samenbank hatte die Herausgabe des Namens mit der Begründung verweigert. Die Daten lägen nicht mehr vor. Längere Aufbewahrungsfristen wurden erst gesetzlich vorgeschrieben, nachdem die heute 22-Jährige schon geboren war. Dorschleber aus der Ostsee ist stark mit dem Umweltgift Dioxin belastet. Das Umweltministerium von Mecklenburg-Vorpommern warnte vor dem Verzehr. Untersuchungen hätten ergeben, dass EU-Grenzwerte überschritten werden. Alle fischverarbeitenden Betriebe, Handel und Verbände seien bereits informiert worden, sagte Umweltminister Backhaus. In London ist ein Picasso-Bild für über 33 Millionen Euro versteigert worden. Nach Angaben des Auktionshauses Sotheby's gab ein Unbekannter das Höchstgebot für das Gemälde Sitzende Frau am Fenster ab. Picassos Muse Marie-Therese Walter hatte dafür Modell gesessen. Die Radio 1 Nachrichten um 11.33 Uhr. Radio 1. Wetter. Mit Anja Bothe. Die Temperaturen in Berlin und Brandenburg um 0 Grad. Heute bleibt es neben Wolkenfeldern teils länger heiter und trocken. Später ganz im Norden kurze Schneeschauer bei Höchstwerten zwischen 2 und 5 Grad. In der Nacht ist es dann wolkig. Vereinzelt gibt es etwas Schneefall. Im Süden meist klar und trocken. Bei 0 bis minus 5 Grad kann es glatt werden. Und morgen von Norden her wieder Wolken und etwas Schnee. Vorübergehend auch Schneeregen. Am Nachmittag nur noch örtlich Schauer bei maximal 1 bis 4 Grad. Verkehr. Auf Radio 1 A113 Zubringer Schönefeld statt einwärts. Zwischen Schönefelder Kreuz und dem Dreieck Waltersdorf gab es einen Unfall mit mehreren Fahrzeugen. Zurzeit ist die Richtungsfahrbahn gesperrt. Stadtverkehr Berlin A115 AWUS Richtung Dreieck Potsdam. In Höhe Hüttenweg ist nur eine Spur frei wegen Markierungsarbeiten. Es staut sich zwischen dem Dreieck Funkturm und Hüttenweg stadtauswärts. Berlin Mitte Mühlendamm. An der Kreuzung Stralauer Straße ist die Fahrbahn auf 2 Fahrstreifen verengt wegen Straßenschäden in Richtung Potsdamer Platz. Das Linksabbiegen von der Gruner Straße in die Stralauer Straße ist nicht möglich. Und das Linksabbiegen von der Spandauer Straße in die Gruner Straße ist auch nicht möglich. Es staut sich hier komplett, haben sie uns gemeldet. Blitzer, die gibt es auch auf der A10 südlicher Berliner Ring Richtung Frankfurt-Oder, kurz vor Ludwigsfelde und im weiteren Verlauf in Höhe Rangsdorf. Dann B102 am Ortsausgang Golzow in Richtung Bad Belzig. Stahnsdorf auf der Potsdamer Allee beidseitig und in Neuruppin auf der Karl-Marx-Straße auch auf beiden Seiten. Ihre Verkehrs- und Blitzermeldung unter 0331 70 99 888. Wir wünschen gute Fahrt. Radio 1. Die Rückkehr der Radiolegenden. Noch eine halbe Stunde über die Radiolegende John Peel. Mein Name ist Peter Razzun. Der Mann mit dem Twang, der Gitarrist mit dem Twang, mit dem Peter Gunn-Theme. Was hat das mit John Peel zu tun? Nun, Peel hat mir mal erzählt, dass das für ihn so eine Art Erweckungserlebnis war, als junger Mann Ende der 50er Jahre ein Konzert von Duane Eddy in Liverpool. Hier wurde er in der Nähe von Liverpool geboren. Und dieses Konzert, das hat seine Welt verändert. Die Show, die Duane Eddy abgezogen hat, mit allem drum und dran und diese Mördergitarre, das hätte ihn wirklich maßgeblich beeinflusst und ausdrücklich imponiert. Groß geworden, bekannt geworden, hierzulande ist er natürlich mit Punk. I just wanna love her like any Buzzcocks, eine Band aus Manchester, die er immer begleitet hat von der allerersten EP Spiral Scratch, hieß die, über diesen Song What Do I Get, bis in die späten Jahre rein. Sein Lieblingsalbum aller Zeiten war ein Reggae-Album, das hat er auch mehr als einmal gesagt, Misty in Roots, englische Reggae-Band live, und wir hören von diesem Album Mankind. The music of our artist Roots, presenting Misty in Roots. Right. Misty in Roots live, und zwar 1979 aufgenommen beim Gegen-Eurovision Song Contest in Belgien. War die erste Platte, damals das erste Album von Misty in Roots, klasse englische Reggae-Band und nach mehrfacher Aussage von ihm selber sein Lieblingsalbum. Erstaunlich, aber Reggae Ende der 60er, Anfang der 80er Jahre in England ganz, ganz groß. Peel hat sich nicht nur für Punk, für New Wave, für Elektro interessiert, er hatte wirklich offene Ohren. Er ist nicht gerne gereist, er ist überhaupt nicht gerne geflogen, meistens dann mit dem Auto gefahren, wenn es geht. Also auch wenn er mal von England nach Deutschland kam, hat er sich mit seiner Frau Sheila ins Auto gesetzt. Gelegentlich flog er doch, auch um sich mal Musik anzuhören vor Ort, die er sonst nur auf Tonträger bekommen hat. So hat er auch Afrika ein-, zweimal bereist, und afrikanische Musik war etwas, was er sehr gerne gemocht hat und auch häufig in seinen Sendungen vorgestellt hat, unter anderem die Four Brothers. Four Brothers, eine Band, die Peel sehr gemocht hat. Viele, viele Bands haben ihm etliches zu verdanken. Stiff Little Fingers gehören dazu, The Cure, Killing Joke, Die Slits, The Only Ones, Jesus and Mary Chain, Jonathan Richman, Laurie Anderson, The Rosillos, The Ruts, The Damned, The Jams, Gritty Politti, Steel Pulse, Joy Division, Die Cocteau Twins, Die Smith, Echo and The Bunnymen und so weiter und so fort. Die Liste ist endlos. Und das alles hat er uns eben auch nach Deutschland gebracht, ins deutsche Radio. Und seine Beziehung zu Deutschland und zum deutschen Radio hat er selber mal so dargestellt. I hope that this won't be the end of my connection with Germany, because that's always been Ever since I started doing the programmes for BFBS, that's always been very, very important for me in a way which I've never been able to fully understand. But obviously, given the history of the relationships between our two countries and the fact that amongst the very earliest people that I met as a child were German prisoners of war working in the fields around our house, and they were always incredibly kind and generous and used to do things that you think only happen in films, where they used to make us toys for Christmas and so on. And I suppose, in a way, that my enthusiasm for doing programmes for Germany has been a way of repaying them for their kindness. Also, er erzählt hier, dass er immer sehr gerne für Deutschland Programme gemacht hat. Dieses Interview gab er anlässlich der Verabschiedung von Radio 1. Und er erzählt dann, dass zu seinen frühesten Erinnerungen ihm gehört, dass deutsche Kriegsgefangene in England, wo er groß geworden ist, bei Liverpool, die auf den Feldern arbeiteten, immer extrem freundlich zu ihm und zu den anderen Kids gewesen sind. Unglaublich höfliche Menschen, sagt er, die dann so kleine Geschenke gebastelt haben zu Weihnachten, irgendwelche Figuren geschnitzt haben, und er glaubte, da kommt diese tiefe positive Beziehung zu Deutschland her. John Peel, rest in peace, du hast uns immer fasziniert. Cabaret Voltaire, just fascination. Solidaritätskonzert für den Flüchtlingsprotest, Songwriterabend im Berliner Lido. Ich schreibe auf deine Mauer, hier ist die Tür und ich renne fest dagegen, damit ich irgendwas spüre. Das ist Aline Cohen mit ihrem Song Ich war hier. Aline ist einer der Acts, die heute bei einem Benefizkonzert im Lido auftreten. Weitere sind Danny Juke, Max Prosa, Dota die Kleingeldprinzessin und Lühl. Alle Künstler verzichten auf ihre Gage zugunsten der bundesweiten Flüchtlingsprotestbewegung und treten damit ein für menschenwürdige Asylbedingungen und gegen Abschiebung. Beginn ist um 20 Uhr in der Kyvrichstraße 7 in Berlin-Kreuzberg. Der Eintritt bzw. Ihr Solidaritätsbeitrag beträgt 10 Euro. Werbung. Weil Verrückte nie genug bekommen können, hat Mediamarkt heute den 40 Zoll LED-TV von Toshiba mit einer 102 cm Bildschirmdiagonale, eingebautem WLAN und HDTV-Empfänger für Kabel und Antenne sowie vier HDMI-Anschlüssen. Ab jetzt bei Mediamarkt für unglaubliche 399 Euro. Achten Sie heute auf unsere Werbung in Ihrer Tageszeitung. Mediamarkt, ich bin noch nicht blöd. Liebling, was sagst du zu meinen neuen Schuhen? Na, Stimme weg. Ipalat Halspastillen. Pflanzliche Naturkraft. Bewährt bei Heiserkeit und Hustenreiz. Ipalat aus Ihrer Apotheke. Radio 1 vom RBB. Schlagzeilen. Schawan tritt vorerst nicht zurück. Das Kabinett beschließt Bankenregulierung und das Wetter. Aufheiterung, später etwas Schnee bei 2 bis 4 Grad. Mit Thorsten Altenhöhner. Bundesbildungsministerin Schawan tritt vorerst nicht zurück. Die Ministerin will gegen den Entzug ihres Doktortitels durch die Universität Düsseldorf juristisch vorgehen. Das erklärte Schawan bei ihrer Südafrika-Reise in Johannesburg. Rebecca Lühr. Weil sie sich nun in einer rechtlichen Auseinandersetzung mit der Universität befinde, werde sie auch nicht mehr dazu sagen. Ihre Zukunft als Bundesbildungsministerin ließ die CDU-Politikerin offen. Derweil werden zu Hause in Berlin die Rücktrittsforderungen aus der Opposition immer lauter. So sagte Grünen-Fraktionschefin Renate Künast im ZDF, sie gehe von einem Rücktritt aus, weil Schawan als Bildungsministerin nun nicht mehr glaubwürdig für die Wissenschaft sei. Auch Vertreter der Linken und der Piratenpartei halten Schawan für nicht mehr im Amt haltbar. Noch nicht geäußert hat sich bislang diejenige, die in der Partei als enge Vertraute Schawans gilt, Bundeskanzlerin Angela Merkel. Die Tochter eines anonymen Samenspenders darf den Namen ihres biologischen Vaters erfahren. Das hat das Oberlandesgericht Hamm entschieden. Die Mutter der jungen Frau hatte sich durch eine Samenspende befruchten lassen. Die Samenbank hatte die Herausgabe des Namens mit der Begründung verweigert, dass die Daten nicht mehr vorlägen. Eine längere Aufbewahrungsfrist wurde gesetzlich erst vorgeschrieben, nachdem die heute 22 Jahre alte Klägerin geboren wurde. Das Bundeskabinett hat die Gesetzentwürfe zur stärkeren Bankenregulierung verabschiedet. Demnach müssen Banken ihre Kunden- und Spekulationsgeschäfte künftig trennen. Weitere Einzelheiten von Kerstin Lohse. Außerdem sollen große Banken Sanierungspläne für einen möglichen Krisenfall vorlegen. Diese sogenannten Banktestamente soll die Aufsichtsbehörde BaFin erarbeiten, um die Abwicklung von großen und weit vernetzten Krisenbanken ohne den Einsatz von Steuergeldern zu erleichtern. Top-Manager von Finanzkonzernen müssen bei Verstößen gegen ihre Sorgfaltspflichten beim Risikomanagement künftig im Extremfall mit Haftstrafen rechnen. Unklar bleibt allerdings, ob der Entwurf noch vor der Bundestagswahl Gesetz wird, denn der Opposition gehen die Pläne nicht weit genug. Frankreich will schon in 3 Wochen die ersten Soldaten aus Mali wieder abziehen. Das kündigte Außenminister Fabius an. Nur im Norden des Landes, wo Islamisten weiter Widerstand leisten, sollen die französischen Truppen länger stationiert bleiben. Aus Paris, Efi Seibert. Stück für Stück soll die Militäraktion jetzt an afrikanische Truppen übergeben werden. Das gestaltet sich aber schwieriger als erhofft. Von den erwarteten 6.000 afrikanischen Soldaten sind offenbar erst 2.000 im Land. Der französische Verteidigungsminister Le Drian hat eine erste Bilanz des Militäreinsatzes gezogen. Demnach sind dabei mehrere hundert islamistische Kämpfer ums Leben gekommen. Die Franzosen haben gleich zu Beginn der Kämpfe einen Hubschrauberpiloten verloren. Seitdem gab es nur wenige Verletzte auf ihrer Seite. In der ägyptischen Hauptstadt Kairo hat ein Gipfeltreffen der Staats- und Regierungschefs aus dem arabischen Raum begonnen. Erstmals seit 35 Jahren nimmt auch Irans Staatschef Ahmadinejad an dem Treffen teil. Er will sich unter anderem für die syrische Führung einsetzen. Björn Blaschke. Überwiegend geht es um Kooperationen, aber auch um Konflikte in der islamischen Welt. Dass diese Agenda tatsächlich verabschiedet wird, dürfte klar sein. Schließlich wurde das Programm wochenlang ausgearbeitet und von den Außenministern der Länder, die der Organisation für islamische Kooperation angehören, gebilligt. Wenn die hochrangigen Teilnehmer das Programm dann ab morgen abarbeiten, wird es spannend zu sehen, wie kontrovers sie auftreten. Zum Beispiel, wenn es um den Konflikt in Syrien geht. Es sind Unterstützer des Regimes in Damaskus nach Kairo gekommen, wie auch Gegner. Und soweit die Radio 1 Nachrichten, 12 Uhr und 3 Minuten. Radio 1 Wetter mit Anja Bothe. Die Temperaturen in Berlin und Brandenburg um 2 Grad. Heute bleibt es neben Wolkenfeldern teils länger heiter und trocken. Später ganz im Norden kurze Schneeschauer, Höchstwerte zwischen 2 und 5 Grad. In der Nacht ist es wolkig. Vereinzelt gibt es etwas Schneefall, im Süden meist klar und trocken. Bei 0 bis minus 5 Grad kann es glatt werden in der Nacht. Und morgen von Norden her wieder Wolken, etwas Schnee, vorübergehend auch Schneeregen. Am Nachmittag nur noch örtlich Schauer bei maximal 1 bis 4 Grad. Verkehr. Auf Radio 1 A113 zu Bringer Schönefeld stadteinwärts. Zwischen Schönefelder Kreuz und dem Dreieck Waltersdorf ist die Vollsperrung aufgehoben. Jetzt ist nur noch die rechte Spur blockiert. Es staut sich aber noch ein wenig. Stadtverkehr Berlin A115 AWUS Richtung Berlin. Zwischen Spanischer Allee und Hüttenweg Sperrung der linken Spur wegen Markierungsarbeiten. Das Ganze in Richtung Berlin. Und Gegenrichtung A115 AWUS Richtung Dreieck Potsdam in Höhe Hüttenweg ist nur eine Spur frei. Auch wegen Markierungsarbeiten und hier staut es sich immer mal wieder. Berlin-Mitte-Mühlendamm an der Kreuzung Stralauer Straße ist die Fahrbahn auf 2 Fahrstreifen verengt wegen Straßenschäden. In Richtung Potsdamer Platz, auch hier staut es sich. Blitzer haben wir, die stehen im Dreieck Potsdam, im Übergang von der A9 auf die A10. Dann A10 südlicher Berliner Ring Richtung Frankfurt-Oder, kurz vor Ludwigsfelde und im weiteren Verlauf in Höhe Rangsdorf. Dann in Stahnsdorf auf der Potsdamer Allee beidseitig, Berlin-Rummelsburg auf der Hauptstraße und Tiergarten auf der Straße des 17. Juni Richtung Ernst-Reuter-Platz, kurz vor dem S-Bahnhof Tiergarten. Ihre Verkehrs- und Blitzermeldung unter 0331 70 99 888. Radio 1 wünscht gute Fahrt. Und die wünscht Ihnen Anja Bothe um 12 Uhr und 5 Minuten. Radio 1. Die Rückkehr der Radiolegenden. Und in der dritten Stunde, am achten Tag der Rückkehr der Radiolegenden, an diesem Tag gedenken wir großer Stimmen, die wir nicht mehr live hier ins Studio von Radio 1 bringen konnten. In der dritten Stunde geht es um die großartige Juliane Bartel. Mein Name ist Peter Razzun. Next to your fire. Jimi Hendrix, die Jimi Hendrix Experience und Fire. Ich weiß nicht, ob Juliane Bartel im Radiohaus, im Senderhaus in der Masur, in dem Haus des Rundfunks war, als Jimi Hendrix Paternoster fuhr und ein Interview dadurch verpasst hat, wie oft er im Kreis gefahren ist, keine Ahnung. Eine der vielen Legenden, die sich um die Zeit Ende der 60er, Anfang der 70er Jahre gelegt haben. Und für diejenigen unter Ihnen, die nicht mehr so ganz genau wissen, wer diese Frau war, wer Juliane Bartel war, dieses Porträt von ihr. KZ-Wärterin, das ist nur eine der Beschimpfungen, mit denen Juliane Bartel von ihren Kritikern beleidigt wird. Die Moderatorin und Interviewerin hinterfragt unerbittlich. Ihre tiefe Stimme klingt streng, ganz anders als die sonst so lieblichen Frauenstimmen im Radio der 60er und 70er Jahre. Und dann ist da noch dieser spöttische Unterton, eine leise Ironie. Selbst wenn sie eine Musiksendung wie SF Beat beim Sender Freies Berlin moderiert. Black Magic Woman? Noch ein Zahn drauf, sozusagen. Santana. Man kann von Glück sagen, dass die meisten Leute glauben, dass sie sehr wenig Englisch verstehen. Denn wenn man glaubte, sie würden alles verstehen, was hier so gespielt, gesagt wird während der Songs, dann könnten wir eigentlich gar keine Sendung mehr machen. Aber Juliane Bartel, 1945 in Berlin geboren, ist auch politischen Formaten gewachsen. Das beweist sie in der Magazinsendung Echo am Morgen. Geradlinig und couragiert widmet sich Bartel aktuellen Themen. Und das in einer Zeit, in der Frauen gerade erst beginnen, sich ihren Platz in den Medien zu erkämpfen. Guten Morgen, meine Damen und Herren. Wir begrüßen Sie zum Echo am Morgen, das heute natürlich fast ausschließlich ein Echo der letzten Nacht sein wird. Diese letzten Nacht, in der bekannt wurde, dass Bundeskanzler Willy Brandt zurückgetreten ist. Am Mikrofon in diesem Echo am Morgen Wolfgang Maas, der Redakteur. Ich bin Juliane Bartel. Guten Morgen. In den 90ern beginnt Bartels Fernsehkarriere. Sie moderiert die Talksendungen 3 nach 9 und Alex. Stets wirkt sie stark und unnahbar. Ihr Zynismus macht sie einsam, aber er hilft ihr auch, sich in Diskussionen zu wappnen. Zum Beispiel, wenn sie einen Streit schlichten muss zwischen Sänger Campino und Schauspielerin Maria Schell. Was wollt ihr denn, die Frage? Ja, wir wollen dich jetzt ärgern. Komm, schieß los. Nein, das darf ich nicht zulassen, weil ich bin hier gastgeberisch tätig und darum versuche ich jetzt eine persönliche Angelegenheit zu machen, die nämlich gerade die beide betrifft. Ich würde dann also gerne mit ihm nachher streiten. Wie verrückt. Sehr verrückt. Aber nicht hier auf dem Tisch. Das wollte doch mal zu der Jugend noch was sagen. Kommt dann gleich. Doch nicht ein Jugendlicher in dieser Runde. Wir verbringen über Sachen, über die wir keine Ahnung haben. Nein, das verbringen wir nicht. Ich bin zehnmal Jugendlicher als Sie mit 70. Juliane Bartel ist leidenschaftliche Raucherin. Zigaretten lässt sie sich, wie so vieles andere, von keinem verbieten. Am 3. April 1998 stirbt sie mit 52 Jahren in Berlin an Lungenkrebs. Ihr journalistischer Anspruch aber ist unvergessen. Seit 2001 wird der Juliane-Bartel-Preis an Journalistinnen und Journalisten verliehen, die sich mit der Lebenswelt heutiger Frauen befassen. Juliane Bartel, eine Frau, die als Mensch wie als Journalistin und als Radio- und Fernsehmoderatorin ihren Bewegungsraum brauchte. Nichtsdestotrotz umso sinnvoller dann natürlich einer ihrer Lieblingssongs, John Mayer, Room to Move. One, two, one, two, three. 1, 2, 1, 2, 3. Begeisternde Platte, ein begeisternder Song. John Mayall vom Live-Album The Turning Point 1969 erschienen. Und John Mayall war ein Favorit musikalisch von Juliane Bartel. Aber über Juliane Bartel viel mehr erzählen kann mir mein jetziger Gast, und ich scheue mich nicht zu sagen, definitiv ein Mann, der selber eine Radiolegende ist. Ich weiß, das hört er nicht gerne. Sie könnten ihn jetzt rot werden sehen. Aber er ist es. Die Rede ist von Wolfgang Kresse. Wolfgang, herzlich willkommen. Peter, auch an dir. Freue mich. Ja. Bis heute on air. Die meisten wissen es natürlich, das Pseudonym ist geknackt worden als Freddy Dreamer. Jeden Montagabend in Anything Goes, 23 Uhr hier auf Radio 1. Wolfgang, du hast Juliane Bartel kennengelernt, ich denke mal Ende der 60er Jahre, SF Beat. SF Beat, Juliane gehörte so zur, sagen wir mal, zweiten Formation. Die erste, bestehend aus Hans-Rainer Lange, Hans-Dieter Frankenberg und Uli Herzog, hat sich allmählich ermüdet, ein bisschen im Tagesgeschäft, und dann kamen die nächsten. Und einer davon war Juliane Bartel, die als Volontärin im damaligen SFB arbeitete und irgendwann, wie so viele, vor der Tür des Jugendfunks stand, im vierten Stock und sagte, ich will jetzt auch. Nicht so wie Schröder, ich will hier rein, aber sie war schon ziemlich bestimmt und sagte, ich kann das auch. Und ich habe sie später mal gefragt, warum sie das denn wolle, und dann sagte sie ziemlich frech, ach, ich finde das richtig gut, wenn man Platten umsonst bekommt und die dann auch noch spielen darf. Klassischer Ansatz. Ich glaube, den hatten viele DJs. Ja, man kriegt die Platten umsonst, und damals hat man auch noch alle Platten bekommen. Ich glaube, es hat sich gelohnt. Juliane war dann, wenn ich das richtig verstehe, die erste Frau in der Reihe dieser SFB. Sie war die erste Frau, die regelmäßig moderierte, und sie war auch die erste, die regelmäßig aneckte. Aneckte deshalb, weil sie die Songs, die sie auswählte, die Musik, die sie spielte, immer mit einem politischen Hintergrund so versehen war. Der SFB war, wenn sich die einen oder anderen erinnern an diese Zeiten, schon immer gegenüber dem RIAS als Rotfunk verschrien, also als Sender, der sich mehr den traditionellen SPD-Ideen zugänglich fühlte, und Juliane war von Anfang an die Linke, und die damalige Leiterin des Jugendfunks, Frau Susanne Fial, hat sie oft zu sich gebeten, hat gesagt, immer wieder musste das denn sein, die Bemerkung. Das heißt, Juliane spielte Musik auf der einen Seite, um auf der anderen Seite aber auch ihre politischen Überzeugungen mit sehr unterschwellig einfließen zu lassen und ein bisschen subversiv zu arbeiten. Man hat es ja gehört hier im O-Ton, in diesem kleinen Porträt, wo sie nicht so richtig zufrieden war mit dem Text von Black Magic Woman von Carlos Santana. Ja, das war, glaube ich, bei ihr immer so ein bisschen, vielleicht darf ich eins im Grunde korrigieren bei ihr. Ich mochte sie sehr und ich mag sie immer noch sehr. Es fiel in diesem kleinen Porträt das Wort von zynisch. Zynisch war Juliane auf keinen Fall. Was man sicher schwer vermuten konnte, Juliane war in vielen Fällen unheimlich unsicher. Sie wusste nicht genau, so was sie da formulierte. Das war sehr instinktiv aus dem Bauch heraus, und hinterher fragte sie oft, war das okay so oder nicht? Und die meisten sagten, das war okay so, bleib so wie du bist. Aber Zynismus war nicht ihre Sache, nicht, überhaupt nicht. Aber so sehr wie sie aneckte, man hat doch offensichtlich damals beim SFB gemerkt, dass man da so ein Jahrzehnttalent, sage ich mal, in den eigenen Reihen hat. Also vom Sender genommen wurde sie, glaube ich, nie. Sie wurde nie vom, also nie von einer, wie sagt man so schön, zum Nachdenken freigestellt. Und dass ein großer Karrieresprung war, den habe ich dann nicht mehr so verfolgen können. Da könnte übrigens der frühere Chef von dieser Welle, Florian Barkhausen, eine Menge erzählen, mit dem sie dann und einigen anderen Kollegen den sogenannten Radiofrühling eröffnete. Und das war auch ein Zeichen, dass ihr der SF-Beat auf Dauer zu klein als Bühne, als Podium war. Das war schon eine gute Schule und die Musik hat sie auch immer geliebt und später auch immer wieder gerne und auch sehr, auch in diesen Früh-Echo-Sendungen immer wieder ihre eigenen Wünsche durchgedrückt. Aber sie wollte vorwärts und dass sie dann bis zum Fernsehen kam, war auch nur eine Frage der Zeit. Und hinter allem steckt dann immer wieder diese Neugierde. Und sie, ja, ich würde fast sagen, eine bestimmte Sehnsucht, Dinge zur Sprache zu bringen und dafür, wie es auch in dem Fernsehausschnitt mit Campino zu hören war, sie war völlig unkompliziert. Also sie ging direkt auf die Sache los, vielen tat es weh und sagte, können Sie das denn nicht ein bisschen vornehmer ausdrücken? Nee, sagte sie. Und sie war jemand, dieses schöne Berliner Wort, sie will, dass Butter bei die Fische kommt. Über die Fernsehgeschichten, mit denen hast du dann auch einiges zu tun, reden wir noch. Hier erstmal Musik, die nach meinen Recherchen Juliane Bartel auch sehr mochte. Reggae war immer wichtig. Jimmy Cliff, The Harder They Come. Wir reden hier in der Rückkehr der Radiolegenden auf Radio 1 über Juliane Bartel. Mein Gast ist Wolfgang Kresse. Wolfgang, du hast dann als Regisseur, Redakteur, Regisseur eine Menge auch mit Fernsehen zu tun gehabt. 3 nach 9, auch Alex, also Talkshows, wo Juliane Gastgeberin, Moderatorin war. Wie hat sich das für dich dargestellt? Juliane war jemand, der gerne ins Bild wollte. Juliane suchte die Öffentlichkeit. Das hat sicher ein bisschen... Komm, fällt mir wieder Jimmy Cliff gerade ein, was er gesungen hat. Könnte auch ihr Motto gewesen sein, rather be a free man in a grave than a puppet and a slave. Also man wollte lieber frei sein, als irgendwo angebunden sein. Und deswegen war es ja auch für neue Ideen, die im Fernsehen kamen. Und die ersten Talkshows von Alex waren damals von der SFB sensationell. Neue 1,5-Stunden-Sendung mit großem Aufwand, mit Live-Gästen etc. Und sie fühlte sich wohl innerhalb von Menschen, innerhalb von Leuten. Und sie war jemand, dem die, ich glaube, das Publikum gerne zugehört hat. Sie war, wie gesagt, sie hatte immer einen Draht dafür, so was die Leute wissen wollten, weil sie es auch selber wissen wollte. Sie war neugierig und das konnte sie prima in Worte kleiden und war auch auf der anderen Seite eine charmante Gastgeberin. Sie war sich immer im Klaren, da sitzen Leute in einer Runde und sie ist die Gastgeberin. Sie konnte Streit zwar anzetteln, aber sie war auch sehr schnell dabei, den Streit wieder zu schlichten und sagen, ist ja gut, Jungs, kann man ja beim Bier oder beim Wein bereden. Und das war's dann. Natürlich gehörte die Zigarette dazu, das war noch im Fernsehen damals erlaubt, dass man rauchen durfte und sie war generell immer zufrieden und ich kann mich erinnern, dass sie gerne am nächsten Tag, meistens waren die Sendungen am Freitag, Alex war glaube ich montags immer, aber am Freitag war 8:45, wenn sie dann am nächsten Tag in Berlin zurück war, gerne über ihren Markt ging und sich von Leuten angesprochen fühlte, die sagten, das haben sie gestern gesehen, das freute sie immer sehr und sie war auch sehr umgänglich, sie war nicht abgekehrt und da lassen sie mich in Ruhe, sondern sie redete gerne und gab auch gerne Antworten, wenn die Leute fragten, warum haben sie das gemacht und so weiter. Also eine offene Persönlichkeit sehr auch, die offen, die Öffentlichkeit genoss, aber nicht über den Ruhm eitel wurde. Das Gleiche gilt für dich, Wolfgang. vielen Dank, dass du da warst. Wolfgang Kresse, der über Jahre und Jahrzehnte in Teilen sehr eng mit Juliane Bartel zusammengearbeitet hat. Er hat mir auch gesagt, wen sie definitiv immer geliebt hat, wäre Frank Zappa gewesen. That Camarillo Brillo flaming out along ahead. I mean her Mendocino Beano by where some bugs had made it red. She ruled the toads of these short forests and every newt in Idaho and every cricket who had chorus by the bush in Buffalo. Said she was a magic mama and she could throw a mean tarot and carried on without a comma that she was someone I should know. She had a snake for a pet and an amulet and she was breeding a dwarf, but she wasn't done yet. She had gray green skin, a doll with a pin. I told her she was all right, but I couldn't. I could come in right then. And so she wandered through the doorway, just like a shadow from the tomb. She said her stereo was four-way, and I just love it in her room. Well, I was born to have adventure, so I just followed up the steps. Right past a fuming incense stencher to where she hung her castanets. She stripped away her rancid poncho and laid out naked by the door. We did it till we were on concho and it was useless anymore. She had a snake for a pet and an amulet and she was bleeding a dwarf. But she wasn't done yet. She had gray green skin, a doll with a pin. I told her she was alright, but I couldn't come in. Actually, that was very busy. And so she wandered through the doorway, just like a shadow from the tomb. She said her stereo was four-way, and I just love it in her room. Well, I was born to have adventure,

Die Temperaturen in Berlin und Brandenburg um 2 Grad. Heute bleibt es neben Wolkenfeldern teils länger heiter und trocken. Später ganz im Norden kurze Schneeschauer, Höchstwerte zwischen 2 und 5 Grad. In der Nacht ist es wolkig. Vereinzelt gibt es etwas Schneefall, im Süden meist klar und trocken bei 0 bis minus 5 Grad. Und morgen von Norden her wieder Wolken, etwas Schnee, vorübergehend auch Schneeregen. Am Nachmittag nur noch örtlich Schauer bei maximal 1 bis 4 Grad. Verkehr. Auf Radio 1 A13 Dresden Richtung Berlin zwischen Rago und dem Schönefelder Kreuz besteht Gefahr durch ein defektes Fahrzeug. Jetzt ist nur noch die linke Spur blockiert. A113 Zubringer Schönefeld stadteinwärts. Zwischen Schönefelder Kreuz und Dreieck-Waltersdorf gab es auch einen Unfall mit einem LKW. Der Standstreifen ist blockiert. Stadtverkehr Berlin A115 AWUS Richtung Berlin zwischen Spanischer Allee und Hüttenweg. Sperrung der linken Spur wegen Markierungsarbeiten. Und Berlin-Mitte-Mühlendamm an der Kreuzung Stralauer Straße ist die Fahrbahn auf zwei Fahrstreifen verengt wegen Straßenschäden in Richtung Potsdamer Platz. Hier staut es sich immer mal wieder. Blitzer haben wir auch. Die stehen im Dreieck Potsdam im Übergang von der A9 auf die A10. B102 am Ortsausgang Goldsow in Richtung Bad Belzig. B169 am Abzweig Barnsdorf auf beiden Seiten. Berlin-Rummelsburg auf der Hauptstraße und Tiergarten auf der Straße des 17. Juni Richtung Ernst-Reuter Platz. Verkehrsmeldung und Blitzer gerne weiterhin unter 0331 70 99 888. Radio 1 wünscht gute Fahrt. Und hier wünscht Ihnen Anja Bothe. Radio 1. Die Rückkehr der Radiolegenden. Noch bis 13 Uhr ein kleiner Rückblick auf Juliane Bartel und eine Vorschau auf das, was Sie morgen hier bei der Rückkehr der Radiolegenden erwartet. Mein Name ist Peter Razzun. When I was a little girl. Hi, Tina Turner, River Deep Mountain High. Auch ein Song, der Juliane Bartel gefallen hätte. Auch morgen gibt es eine neue Runde der Radiolegenden und auch die wird wieder eine ganz besondere. Die Legende von morgen. Diese Dame ist definitiv eine Radiolegende und auch sie wird nicht jeder Hörer, nicht jede Hörerin hier bei uns im Sendegebiet kennen, denn Carmen Thomas, um die dreht es sich, hat vor allem beim Westdeutschen Rundfunk ihren Ü-Wagen, den Übertragungswagen, durchs Land gejagt. Hallo Ü-Wagen hieß ihre Sendung, die sie auf den Tag genau 20 Jahre moderierte. Von 1974 bis 1994 hat sie wöchentlich 3 Stunden Programm zu einem einzigen ganz bestimmten Thema gemacht und die Bandbreite war riesig. Es ging um Frösche, um Urin, um Fresssucht, um Schichtarbeit. Mal sehen, was sie sich für morgen einfallen lässt. Hallo Carmen Thomas. Hallo, ich grüße Sie herzlich. Frau Thomas, Ihre Sendung fand ja früher auch schon immer draußen statt, auf Marktplätzen, an Straßenecken. Und auch morgen sind Sie als einzige Radiolegende nicht hier bei uns im Studio in Potsdam-Babelsberg, sondern draußen. Von woher senden Sie denn? Also das Besondere am Ü-Wagen war, dass das nicht auf Plätzen und sowas stattfand, sondern immer dort, wo das Thema war. Also das heißt, wenn wir das über den Wald gemacht haben, sind wir in den Wald gegangen. Und wenn wir was über Träume gemacht haben, dann sind uns so Krücken eingefallen wie der Siegmund-Freud-Platz in Bocholt. Und morgen mache ich eine Sendung zum Thema Tabus. Und Tabus ist ja, haben wir gesagt, wir wollen jetzt nicht einen Ort, wo ein Tabu schon direkt den Leuten ins Gesicht springt, ein Puff oder ein Schwulentreff oder sonst irgendwas, sondern wir gehen in ein Hotel, weil erstens lernen die Menschen im Hotel sehr achtsam mit Tabus von Menschen umzugehen, die ihre Gäste sind. Und natürlich werden in Hotels auch dauernd Tabus gebrochen. Also Thema Tabu morgen. Was sind denn für Sie persönlich richtige und wichtige Tabus? Also ich finde, dass es eine große Menge von Tabus sind, die sehr nützlich und schützend sind. Und es gibt eine ganze Reihe von Tabus, die Menschen sich gar nicht trauen zu besprechen. Und insofern ist das ein super facettenreiches Thema. Also ich sage mal zum Beispiel, das Thema Kannibalismus ist ja ein schönes Tabu. Oder dass niemand sie auf der Straße unsittig berühren darf, ist ein schönes Tabu. Während es fragwürdige Tabus gibt, wie zum Beispiel, dass man mit Menschen nicht über den Suizid eines Angehörigen spricht, dass die Adoption ein schwieriges Thema ist oder schwere Krankheiten oder Behinderungen. Und dann gibt es ja so eigenartige Tabus, die sich noch halten, wie zum Beispiel das männliche Genital hat sich ja allen Tabubrüchen zum Trotz, zwar in der Pornowelt spielt das eine Riesenrolle, aber im Zivilen ist immer noch ein schwarzer Balken drum, sobald die Erektion da ist, das ist ja interessant. Es gibt aber auch Tabus, die dringend weggehören, wie zum Beispiel schlagende Männer, schlagende Frauen und geschlagene Eltern und Tabu, dass Minderheiten immer ausgegrenzt werden. Und dann gibt es natürlich Tabus, die eigentlich... Und da bricht die Leitung. Na, da ist sie wieder da. Frau Thomas, können Sie uns noch hören? Nee, das hat jetzt keinen Sinn mehr. Leider, leider, leider muss ich sagen. Aber wenn Sie Lust haben, Menschen über Tabus reden zu hören, dann bleiben Sie morgen wieder dran. Ab 10 Uhr sendet Carmen Thomas live vom Campus der Freien Universität. Und wenn Sie Lust haben, selbst mitzureden, dann schauen Sie einfach dort vorbei. In alter Hallo-Ü-Wagen-Tradition freut sich Carmen Thomas über Zuhörer, mit denen sie dort ins Gespräch kommen kann. Also kommen Sie vorbei, kostet keinen Eintritt. Gesendet wird vom FU-Campus, vom Campus der Freien Universität in Dahlem und zwar aus dem Seminareshotel in der Taku-Straße 39. Viel Spaß dabei, das ist morgen. Heute geht es nochmal um Juliane Bartel und um Musik, die sie mochte und auch der Song gehört dazu. Jethro Tull, Locomotive Breath. Thank you. shuffling madness of the locomotive breath. Runs the all-time loser headlong to his death. Oh, it feels a piston scraping, steam breaking on his brow. His children jumping off stations one by one. His woman and his best friend in bed and having fun. Oh, he's crawling down the corridor on his hands and knees. Locomotive Breath, die Rückkehr der Radiolegenden. Heute haben wir drei Legenden gedacht, die leider viel zu früh das Zeitliche gesegnet haben. John Peel, Barry Graves und Juliane Bartel, um die es in dieser Stunde ging und noch ein bisschen geht. Morgen dann Carmen Thomas, Hallo Ü-Wagen vom Campus der Freien Universität Berlin und nach den Nachrichten dann hier Radio 1 mit Sten Lorenzen. Mein Name ist Peter Razzun und meine eine kleine persönliche Geschichte mit Juliane Bartel ist die, als ich anfing, Musikprogramme zusammenzustellen für den Sender Freies Berlin SFB 2 damals und erstmalig an das heilige Echo am Morgen ran durfte, bekam ich ein Feedback von Juliane Bartel. Ich dachte natürlich, um Gottes Willen, was kommt jetzt? Aber nein, sie bedankte sich sehr für diesen Song hier. Judy Driscoll, Brian Organ, The Trinity, Road to Cairo. Mein Name ist Peter Razzun. Tschüss und bye-bye.

13 Uhr. Radio 1. Nachrichten. Mit